Welche außenpolitischen Pläne hatte Hitler nach Abschluss des Feldzuges im Westen? Nach Abschluss des Westfeldzuges sprach ich mit dem Führer im Hauptquartier über die weitere Entwicklung und fragte ihn, was er nun mit England weiteres vorhätte. Der Führer und ich schlug damals vor, ob man nicht nochmal irgendwie mit England doch noch einen Versuch machen könnte. Der Führer hatte anscheinend gleiche Gedanken gehabt und war begeistert von diesem Gedanken. Das heißt, dem Gedanken eines nochmaligen Friedensangebotes oder Versuches eines Friedens mit England. Ich fragte den Führer, ob ich einen Vertragsentwurf für einen solchen Fall aufsetzen sollte. Der Führer sagte ganz spontan, nein, das ist gar nicht notwendig, das mache ich selber. Das heißt, das brauche ich gar nicht zu tun. Und äußerte wörtlich, es sind hier nur 4 Punkte, die ich mit England, wenn es friedensbereit sein sollte, abmachen möchte. Vor allem steht, ich will nach Dünkirchen, dass unter keinen Umständen irgendein Prestigeverlust Englands irgendwie eintritt. Also irgendein Frieden, der das involvieren würde, den möchte ich unter gar keinen Umständen haben. Was den Inhalt eines solchen Friedens anbetrifft, so erwähnte er 4 Punkte. Er sagte, Deutschland ist bereit, die Existenz des britischen Imperiums nach jeder Richtung hin anzuerkennen. Zweitens, England muss daher Deutschland als die größte Macht, Kraft seiner Volkszahl schon, des Kontinents anerkennen. Drittens, ich möchte die deutschen Kolonien oder, sagte er, ich bin auch zufrieden mit 1 oder 2 Kolonien von England zurückhaben, wegen der Rohstofffrage. Und viertens, sagte er, dass er mit England ein dauerndes Bündnis abschließen wollte auf Leben und Tod. Sie waren im September 1938 zu einem zweiten Besuch in Moskau. Wodurch wurde dieser Besuch veranlasst und was wurde dort verhandelt? Mein zweiter Besuch in Moskau war notwendig geworden durch die Beendigung des polnischen Feldzuges. Ich flog gegen Ende September nach Moskau und habe dort diesmal einen besonders freundlichen Empfang erfahren. Die Lage war damals so, dass im polnischen Raum klare Verhältnisse geschaffen werden mussten. Sowjettruppen hatten die östlichen Teile Polens besetzt und wir waren bis zur damals vereinbarten Demarkationslinie, hatten wir die westlichen Teile besetzt. Es musste daher hier eine klare Abgrenzung getroffen werden. Ferner lag uns daran, die Beziehungen zu Sowjetrussland noch zu vertiefen und freundschaftlich zu gestalten. Es wurde dann auch in Moskau eine Vereinbarung getroffen, die eine endgültige Linie im polnischen Raum festlegte. Und ferner wurde ein Wirtschaftsvertrag in Aussicht genommen, der die wirtschaftlichen Beziehungen auf eine völlig neue Basis stellen sollten. Es wurde ein umfassender Vertrag über den Austausch von Rohstoffen und Rohmaterialien in Aussicht genommen und später dann auch abgeschlossen. Gleichzeitig wurde der Pakt politisch zu einem Freundschaftspakt ausgestaltet, der ja bekannt ist. Es war dann noch eine Frage, die sich um das Gebiet von Litauen handelte, um das Vertrauensverhältnis zwischen Moskau und Berlin besonders eng zu gestalten, verzichtete der Führer auf den Einfluss auf Litauen und räumte der Sowjetunion in diesem zweiten Vertrage den Einfluss auf Litauen ein, sodass nunmehr auch territorial zwischen Deutschland und der Sowjetunion ganz klare Verhältnisse geschaffen waren. Ist es richtig, dass am 15. Juni 1940 nach Überreichung eines Ultimatums das gesamte Litauen, auch der deutsch verbliebene Teil, ohne Benachrichtigung der Reichsregierung, von den Russen besetzt wurde. Darüber war keine besondere Vereinbarung getroffen, aber es ist ja bekannt, dass diese Gebiete besetzt worden sind. Welche weiteren russischen Maßnahmen erweckten bei Hitler Besorgnis hinsichtlich des russischen Verhaltens? Es waren verschiedene Punkte, die den Führer allmählich mit einer Skepsis gegenüber dem russischen Verhalten einnahmen. Einmal war es die eben schon besprochene, erwähnte Besetzung der Baltenstaaten, ferner die Besetzung Bessarabiens und der Nordbukowina, die am Ende des Frankreich-Feldzuges erfolgte und die uns kurz vorher ohne vorherige Konsultation mitgeteilt worden war. Der rumänische König hatte sich damals an uns gewandt, um einen Rat. Der Führer hat aus Loyalität gegenüber dem Vertrage mit Sowjetrussland dem rumänischen König geraten, der russischen Forderung zu entsprechen und Bessarabien zu räumen. Es waren ferner der Finnlandkrieg im Jahre 1940, der in Deutschland, im deutschen Volk, das starke Sympathien für das finnische Volk hatte, eine gewisse Sorge ausgelöst hatte. Und der Führer glaubte auch dem wohl bis zu einem gewissen Grade Rechnung tragen zu müssen. Ferner war es zwei weitere Punkte. Der eine war, dass der Führer Nachrichten bekam über gewisse kommunistische Propaganda in deutschen Fabriken, die irgendwie zentralisiert sein sollten in der russischen Handelsvertretung. Und ferner vor allem Nachrichten über militärische Vorbereitungen, die von russischer Seite getroffen wurden. Ich weiß, dass er nach dem Frankreich-Feldzuge verschiedentlich mir davon sprach, dass gegenüber Ostpreußen, glaube ich, damals 20 Divisionen konzentriert worden seien. Ferner sehr starke Kräfte, ich entsinne mich zufälligerweise der Zahl, ich glaube es waren 30 Korps, die in Bessarabien konzentriert sein sollten. Dem Führer hat diese Dinge mit Besorgnis erfüllt und er hat mich in der Zeit ersucht, diese Dinge scharf zu beobachten. Er hat damals sogar geäußert, dass dieser Vertrag wohl nur abgeschlossen worden sei vom Jahre 1939, um uns wirtschaftlich-politische Bedingungen diktieren zu können. Er würde Gegenmaßnahmen auf alle Fälle anordnen. Ich habe damals den Führer auf die Gefahr von Präventivkriegen hingewiesen, aber der Führer sagte, dass auf alle Fälle das vitale deutsche Interesse, wenn es notwendig sei, allem vorgehen müsse. Ich habe geäußert, dass ich hoffe, dass es nie dazu kommen werde, dass wir jedenfalls diplomatisch alle Anstrengungen in andere Richtung machen würden. Im November, und zwar vom 12. bis 14. November 1940, war der russische Außenkommissar Molotow zu einem Besuch in Berlin. Auf wessen Initiative erfolgte der Besuch und welchen Inhalt hatten die Besprechungen? Die Besprechungen mit Herrn Molotow in Berlin hatten folgenden Inhalt. Ich darf vielleicht noch vorausschicken, dass in dem Bestreben, mit Russland diplomatisch zu einer Klärung und eventuell Einigung zu kommen, ich mit Erlaubnis des Führers an Marschall Stalin im Spätherbst 1940 einen Brief schrieb und Herrn Molotow nach Berlin einlud. Die Einladung wurde angenommen und in der Unterredung, die der Führer mit Herrn Molotow hatte, wurde der Gesamtkomplex der deutsch-russischen Beziehungen erörtert. Ich war bei der Unterredung zugegen. Herr Molotow, what date is this? Das war vom 12. bis 14. November 1940. Herr Molotow sprach mit dem Führer zunächst über das deutsch-russische Verhältnis im Allgemeinen und dann über Finnland und über den Balkan. Er sagte, dass Russland vitale Interessen in Finnland hätte. Er sprach davon, dass Russland aufgrund der damaligen Abgrenzung der Interessensphären Finnland als Interessensphäre eingeräumt worden sei. Der Führer erwiderte, dass Deutschland in Finnland da auch starke Interessen habe. Vor allem waren es auch die Nickelinteressen. Und ferner dürfe man nicht übersehen, dass im ganzen deutschen Volk eben für das finnische Volk eine Sympathie herrsche. Er bete Herrn Molotow, ihm in dieser Frage entgegenzukommen. Es ist dann verschiedentlich noch über dieses Thema gesprochen worden. Über den Balkan sagte Herr Molotow, dass er gerne mit Bulgarien einen Nicht-Angriffspakt und überhaupt engere Beziehungen mit Bulgarien kommen möchte. Auch waren gedacht an Stützpunkte dort. Der Führer fragte, ob denn Bulgarien sich an Herrn Molotow gewandt hätte, aber das war wohl noch nicht der Fall gewesen. Und daraufhin meinte der Führer, dass er zu dieser Frage erst dann Stellung nehmen könne, wenn er mit Mussolini, der ja natürlich am Balkan ebenfalls interessiert sei und sein Bundesgenosse sei, gesprochen hätte. Es sind dann noch über verschiedene andere Punkte ist dann gesprochen worden und zu einer endgültigen Lösung oder Einigung ist es aber in dieser Besprechung nicht gekommen, sondern die Besprechung verlief eigentlich in einer Form, die mir im Interesse einer Überbrückung aller Gegensätze nicht ganz zufriedenstellend schien. Ich habe dann den Führer anschließend gebeten, mich zu autorisieren, das Gespräch mit Herrn Molotow erneut aufzunehmen und gesagt, ob er einverstanden sei, dass ich mit Herrn Molotow doch noch sprechen möchte über einen eventuellen Beitritt Russlands zum Drei-Mächte-Pakt. Das war damals einer unserer Absichten. Der Führer hat sich damit einverstanden erklärt und ich habe eine weitere lange Aussprache mit dem russischen Außenkommissar gehabt. In dieser Aussprache wurden wieder diese verschiedenen Fragen besprochen. Herr Molotow erwähnte das vitale Interesse Russlands an Finnland. Er erwähnte die starke Interesse und auch die Verbundenheit des russischen Volkes mit dem bulgarischen Volke. Auch das Interesse am sonstigen Balkan. Und es wurde dann von uns letztlich vereinbart, dass er mit Herrn Stalin nach seiner Rückkehr nach Moskau sprechen würde, um zu sehen, ob nicht eine Lösung der Fragen gefunden werden könnte. Ich schlug ihm vor, den Beitritt zum Drei-Mächte-Pakt und schlug ihm ferner vor, dass ich mit dem Führer über diese verschiedenen aufgeworfenen Fragen nochmals sprechen würde. Und vielleicht ließe sich doch noch eine Lösung finden. Im Ganzen also war das Ende dieser Unterredung so, dass Herr Molotow mit der Absicht nach Moskau zurückkehrte, um auf dem Wege über die Botschaften die weiteren Fragen zwischen uns zu klären. Welche Gründe führten zum Ausbruch des Russland-Konfliktes? Der Führer stand im Winter des Jahres 1940-41 vor folgender Situation. Und ich halte das für sehr wichtig, das hier klarzustellen. England war nicht friedensbereit. Es waren daher für den Führer von entscheidender Bedeutung die Frage, nämlich die Haltung der Vereinigten Staaten von Amerika und die Haltung Russlands. Er hat mir darüber Folgendes gesagt. Ich habe eine sehr lange Aussprache mit ihm hierüber damals gehabt und ihn gebeten, mir ganz klare diplomatische Richtlinien zu geben. Er sagte, die Haltung Japans ist nicht unbedingt sicher für Deutschland. Wir haben zwar den Drei-Mächte-Pakt abgeschlossen, aber es sind sehr starke Kräfte in Japan, die auch in umgekehrter Richtung wirken. Und wir können nicht wissen, welche Haltung Japan einnimmt. Italien hat sich durch Griechenland, durch den Griechenfeldzug, als ein sehr schwacher Bundesgenosse erwiesen. Er sprach dann über die Haltung der USA. Er sagte, dass er mit der USA gute Beziehungen immer hätte haben wollen. Aber trotz äußerster Zurückhaltung sei die Haltung der USA immer deutschfeindlicher geworden. Der Abschluss des Drei-Mächte-Paktes sollte ja gerade die USA aus diesem Kriege heraushalten, indem damals es unser Wunsch war, unsere Auffassung, dass dadurch die Kreise in den USA gestärkt werden möchten, die für den Frieden und für eine gute Beziehung mit Deutschland arbeiten. Dies war aber nicht von Erfolg gewesen, sondern auch nach Abschluss des Drei-Mächte-Paktes war die Haltung der USA Deutschland gegenüber nicht freundlich. Die Grundidee also, die der Führer dabei hatte und auch ich, nämlich, dass die USA für den Fall eines Eintritts in den Krieg in Europa mit einem Zweitrundenkrieg hätte rechnen und dadurch lieber nicht eintreten sollen, dieser Grund trat nicht ein. Es kam nun die weitere Frage, die Haltung Russlands. Hierüber sagte der Führer Folgendes. Wir haben den deutsch-russischen Freundschaftsvertrag. Russland hat aber eine Haltung jetzt gezeigt, die eben erörtert wurde, die mich zu gewissen Bedenken veranlassen. Wir wissen daher nicht, was von dieser Seite kommen kann. Er bekam Nachrichten von immer weiteren Aufmärschen. Er hatte selber militärische Gegenmaßnahmen getroffen, über die ich nicht orientiert bin und war. Aber er stand vor der großen Sorge, dass früher oder später, dass Russland auf der einen Seite und die USA mit England auf der anderen Seite gegen Deutschland vorgehen könnten. Er rechnete also auf der einen Seite mit einem Angriff Russlands und auf der anderen Seite mit einem Angriff der USA mit England gemeinsam, also von Großlandungen im Westen. Diese ganzen Erwägungen haben dann den Führer schließlich bestimmt, das Prävenieren zu spielen und von sich aus gegen Russland zum Präventivkrieg zu schreiten. Warum haben Sie im Laufe des Russlandfeldzuges Hitler verschiedentlich zu Teilfriedensschlüssen geraten? Es war in Moskau eine gewisse Vertrauensatmosphäre zwischen der Sowjetregierung und uns hergestellt worden. Zwischen Stalin, Molotow und mir, die sich auch auf den Führer ausstrahlte. Ich weiß, dass der Führer zum Beispiel mir mal gesagt hat, dass Stalin, den er als einer der ganz Großen der Geschichte bezeichnete und dessen Schaffung der Roten Armee er als grandios bezeichnete, sagte, dass er Vertrauen in Stalin habe, aber man wisse ja nicht, was kommen könne. Diese Machtentfaltung sei ungeheuer groß und ungeheuer stark. Es ist nun daher sehr schwierig gewesen zu wissen, wann man überhaupt mit Russland und wie man mit Russland nochmals zu einer Einigung kommen könnte. Ich habe immer durch Diplomaten und andere Kanäle versucht, gewisse Fühlung zu halten, weil ich immer noch glaubte und hoffte, dass man doch zu einem Frieden irgendwie kommen könnte, der Deutschland im Großen entlasten, indem es dann seine Kräfte im Westen konzentrieren könnte, der vielleicht sogar dann zu einem allgemeinen Frieden führen könnte. In diesem Bestreben habe ich zum ersten Mal im Winter 1942 den Führer den Vorschlag gemacht, das war vor Stalingrad, eine Einigung mit Russland herbeizuführen. Und zwar war das nach der englisch-amerikanischen Landung in Afrika, die ich mit großer Besorgnis betrachtete. Adolf Hitler, ich traf ihn damals im Zuge in Bamberg, lehnte aber sehr kategorisch einen solchen Friedensfühler ab, weil er glaubte, dass das nur geeignet sei, wenn das bekannt würde, Defätismus zu erzeugen und so weiter. Ich hatte ihm damals vorgeschlagen, auf einer sehr moderierten Basis mit Russland zu einem Frieden zu kommen. Zweitens habe ich dem Führer nochmals geraten, zu einem solchen Frieden in einem langen schriftlichen Exposé im Jahre 43. Das war, glaube ich, nach dem italienischen Zusammenbruch. Der Führer war damals auch aufgeschlossen für einen solchen Frieden und skizzierte schon eine gemeinsame, eventuelle Demarkationslinie, die man finden könnte, sagte mir aber, er wolle mir am nächsten Tage Nachricht Bescheid geben. Am nächsten Tage habe ich aber dann von ihm keine Autorisation bekommen. Ich glaube, dass der Führer wohl der Auffassung war, dass eine Überbrückung des Nationalsozialismus mit dem Kommunismus sehr schwierig wäre und dass ein solcher Friedensschluss wohl nur einen Waffenstillstand bedeuten würde. Es ist dann später von mir noch ein-, zweimal versucht worden, aber der Führer stand auf dem Standpunkt, dass zunächst ein entscheidender militärischer Erfolg errungen sein müsste, denn erst dann könne man verhandeln. Sonst hätten solche Verhandlungen doch keinen Zweck. Wenn ich nach meiner Auffassung gefragt werde, ob eine solche Verhandlung Erfolg versprochen hätte, so möchte ich sagen, dass ich das auch für sehr zweifelhaft halte. Ich glaube, dass bei der starken Haltung, die unsere Gegner eingenommen haben, vor allem England, seit Ausbruch des Krieges wohl zu keinem Augenblick wirklich die Möglichkeit gegeben war, für Deutschland zu einem Frieden zu kommen. Und zwar weder mit dem Osten noch mit dem Westen. Und ich bin überzeugt, dass seit der Formulierung in Casablanca der bedingungslosen Kapitulation eine solche Möglichkeit überhaupt nicht gegeben war. Meine Ansicht stütze ich nicht etwa auf lediglich abstrakte Beurteilungen, sondern auf dauernde Fühler, die durch indirekte Kanäle, allerdings oft für die Gegenseite wohl unerkennbar, ausgestreckt und die Meinung der maßgebenden Persönlichkeiten, für die Politik bestimmten Persönlichkeiten in diesen Ländern während der Jahre zum Ausdruck brachten. Man hatte beschlossen, diesen Waffengang zum Ausdruck zu bringen, und ich glaube, dass der Führer wohl recht hatte, wenn er sagte, dass dies doch keinen Zweck habe. Noch eine letzte Frage. Sahen Sie während Ihrer außenpolitischen Tätigkeit gangbare Wege, die Deutschland zugestandenen, aber theoretisch gebliebenen Revisionsaussichten zu verwirklichen? Das war ja die große Schwierigkeit, aus der letzten Endes dieser ganze Krieg entstanden ist. Adolf Hitler wollte, und das hat er mir sehr oft gesagt, nach Lösung der von ihm als vital erkannten Probleme in Europa einen sozialen Idealstaat aufbauen. Er wollte Bauten errichten und so weiter. Das war sein Ziel. Nun standen der Verwirklichung dieser von dem Führer als vital bezeichneten Ziele außerordentliche Schwierigkeiten gegenüber durch das, ich möchte sagen, erstarrte politische System, sowohl europäische wie vielleicht Weltsystem, was damals aufgerichtet worden ist. Wir haben ja doch, vor allen Dingen auch vor mir schon lange, der Führer, dann ich in seinem Auftrag, daher kann ich, glaube ich, der Kronzeuge dafür sein, immer wieder versucht, diese Dinge auf diplomatischem, friedlichem Wege zu lösen. Ich habe mich Nächte viel mit dem Völkerbund beschäftigt, Tag und Nacht mit der Paragraph 19 der Völkerbundssatzung. Aber die Schwierigkeit lag ja eben gerade darin, dass der Führer nicht in der Lage war oder zu der Überzeugung kam, dass es einfach nicht möglich sei, auf dem Verhandlungswege ohne zumindest eine starke Wehrmacht im Rücken zu haben, überhaupt irgendetwas durchzusetzen. Und der Fehler lag meiner Ansicht nach darin, dass es eben tatsächlich wohl beim Völkerbund im Paragraph 19 einen sehr guten Paragraphen gab, den wir alle gern unterschrieben haben und hätten oder haben und auch durchgeführt hätten. Aber die praktische Institution, um nun diesen Paragraphen die lebendige Wirklichkeit zu verleihen, die fehlte, die war einfach nicht vorhanden. Und daher ergab sich allmählich die Situation, dass die Mächte, und das ist auch an sich natürlich, die für diese, ich möchte sagen, der Erstarrung, die diesen Status Quo-Zustand bestehen lassen wollten, sich jedem deutschen Schritt widersetzten, dies wieder beim Führer Reaktionen hervorriefen, bis es dann schließlich dazu kam, dass über, und zu der großen Tragik möchte ich sagen, kam, dass über eine Frage wie Danzig und Koidor, die verhältnismäßig leicht zu lösen gewesen wäre, dieser große Krieg entstanden ist. Ich habe keine weiteren Fragen.